Ja, herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für aktuelle Musik. Jeden dritten Freitag bei FSK 93,0, 101,4 Megahertz im Kabel. Klingding heute mit einem Schwerpunkt, mit einem Feature zur Oper Exit G, zur Kammeroper Exit G. Und die beiden Macher sozusagen habe ich heute im Studio, Steffen Pohl und Michael Meyerhof. Ihre spezielle Rolle in dem Zusammenhang mit der Oper werden wir gleich besprechen. Jetzt hören wir zunächst mal einen Ausschnitt oder das ganze Stück, eine Komposition von Michael Meyerhof, und zwar Exit B. Ein Stück für drei Frauenstimmen, zwei Männerstimmen, Klarinette, Violine, Violoncello, Flügel, Percussion und einigen mitschwingenden Systemen. Das wird auch nachher ein Thema sein, was das auf sich hat mit den mitschwingenden Systemen. Dazu also gleich mehr in der Sendung bis 0 Uhr über Exit G, eine Kammeroper, die demnächst Premiere hat, am 5.4. in der Opera Stabile. Und jetzt Exit B. Gut, das war Exit B. Und bevor ich die Möglichkeit mir nehme, über die Namensgebung zum Beispiel ins Gespräch zu kommen mit Michael Meyerhof und Steffen Pohl, kurzen Einstieg oder einen Überblick über die Kammeroper Exit G, die heute im Zentrum der heutigen Klingding-Sendung steht. Eine Kurzfassung des Ankündigungstextes soll dazu einen Überblick geben. Das Gebrochene in der Stimme des handelnden Subjekts steht im Zentrum der Kammeroper Exit G von Michael Meyerhof und Steffen Pohl. Mechanische Vocoder oder analoge Objekte modulieren die Gesangsstimmen. Der Klang des Instrumentalensembles wird durch Präparation und Applikation stark verändert. Das Ensemble im Raum um die Zuschauer platziert. Im Kontrast dazu die gesprochene Erzählung über den Alltag des jungen Fahrradkuriers Valentin. Er rast durch die Stadt, überlistet die Regeln des Straßenverkehrs und den Zeitdruck seiner Kurieraufträge. Bleibt cool, auch ob der digitalen Konkurrenz. Nur die bröckelnde Beziehung mit seiner Freundin macht ihm zu schaffen. Soweit ein kurzer Einstieg in musikalisches und auch textliches oder narratives innerhalb der Kammeroper Exit G. Und nun freue ich mich, die beiden Studiogäste begrüßen zu können und will sie auch ins Gespräch bringen. Steffen Pohl und Michael Meyerhof, hallo. Hallo. Hallo. Vielleicht Einstieg. Der Titel, den wir gerade gehört haben, hieß Exit B. Die Oper heißt Exit G. Es ist eine Reihung und wenn es eine Reihung ist, was verbindet die aneinandergereihten? Also das erste Stück in der Exit, also ich arbeite sowieso in Reihen, sozusagen ich habe eine Vorgabe, sozusagen materialmäßig oder ideenmäßig, konzeptmäßig, und dann mache ich da mehrere Stücke zu, und diese Exit-Reihe, die ist eigentlich entstanden durch einen Auftrag in Stuttgart für die Staatsgalerie. Ich sollte da irgendwie zum Jubiläum von dem Bau ein Stück machen, was sich mit der Architektur beschäftigt, und ich habe dann mich dazu entschlossen, diesen Noppenboden, den vielleicht jeder kennt, diesen grünen Noppenboden zu bespielen mit so Wagen, und habe dann lange nach einem Titel gesucht, saß in dem Foyer von der Staatsgalerie und dann leuchteten halt überall diese Exit-Ausgangszeichen, und dann dachte ich, ach, das ist doch eigentlich ein super Titel. Da wusste ich noch nicht, dass es eine Reihe wird. Die Reihe ist dann mit Exit B sozusagen fortgesetzt worden, und das war ein Auftrag von der Prinzhorn-Sammlung in Heidelberg. Das ist, Prinzhorn ist so ein Psychologe, Psychiater gewesen, der schon ganz früh, Anfang des 20. Jahrhunderts, Kunst von Outsidern, wie man das heute nennt, gesammelt hat, sich da viel mit beschäftigt hat und dieses Museum aufgebaut hat, oder es wurde dann ein Museum mit den ganzen Sammlungen von Prinzhorn aufgebaut, und die haben ganz viele Kompositionsaufträge und auch literarische Aufträge, Künstlerbeauftragte, Reaktionen auf diese Sammlung irgendwie zu formulieren. Das war dann der zweite Auftrag. Speziell sollte ich mich mit einem Werk der Prinzhorn-Sammlung auseinandersetzen. Das war dann eine sehr abstrakte Zeichnung aus den 30er Jahren von einer Patientin, Insassin Regine Klein. Sehr abstrakt. Einfach nur so Striche auf dem Blatt Papier, das eigentlich dann erst später so ein bisschen die Anmutung von Cy Twombly kriegt. Und habe mich dann sozusagen auf dieses Blatt bezogen. Und im Laufe der Zeit ist es halt so, die Reihe insofern hat sich konkretisiert, dass es immer sehr spezielle, doch außermusikalische Anlässe gab, die ich versucht habe sozusagen dann in Musik zu integrieren. Und das war dann diese Exit-Reihe. Mhm. Ich habe im Vorfeld bei meinen Recherchen so ein Zitat gefunden, das ich jetzt ins Spiel bringen möchte, und zwar von Thomas Brasch. Er sagt, eine Oper zu schreiben heißt keinen anderen Ausweg wissen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen groß. Wie ist es euch gegangen? Vielleicht Steffen? Also so ganz auswegslos war das, glaube ich, nicht. Aber wir machen es ja schon ein paar Jahre zusammen, und das ist jetzt die erste, die aufgeführt wurde. Also die ersten beiden haben wir quasi für die Schublade geschrieben. Aber auch das war ein guter Prozess, und wir hoffen, dass wir sie schon irgendwann auch mal sehen können. Aber sind jetzt erstmal froh, dass wir Exit G demnächst sehen und hören. Also wir haben uns schon, wir waren eigentlich immer ziemlich unzufrieden, wenn wir in die Oper gegangen sind. Weil der Großteil ist Repertoire und wenn es mal eine Uraufführung gibt oder so, war es eigentlich wirklich unbefriedigend. Und daraufhin haben wir gedacht, machen wir halt selber eine. Und also von daher war das so der Ausweg. Es war dann schon ein Bedürfnis auch, sozusagen dem, was an Oper uns heute angeboten wird, da was entgegenzusetzen, was anderes zu versuchen. Aber man könnte ja auch auf der anderen Seite sagen, ja gut, Oper ist also wirklich so eine Kategorie der Musikvergangenheit. Lassen wir sie da ruhen. Also muss ja einen Anlass geben, sie jetzt noch weiter zu machen. Es ist ja also irgendwas Faszinierendes auch dran. Also faszinierend finde ich schon. Also wenn es gelingt, ist es ein großes Vergnügen, in der Oper zu sitzen und das zu hören. Also ich bin großer Fan vom Ring und vom Tristan und also ich kann das sehr genießen. Und gut, die meiste liegt jetzt immer sehr an der Inszenierung oder am Bühnenbild. Da können sich die Leute so ein bisschen dran austoben und dann eine neue Lesart oder so anbieten. Aber eigentlich ist das auch ziemlich ziemlich bieder alles. Also von daher finde ich es schon gut, auch neue Opern zu sehen und eben auch neue Opern zu schreiben. Genau. Also Sparling hat ja mal gesagt, unser Tristan-Akkord ist das Knarzen. Und das ist ja auch dann die Frage, was, also wenn der Tristan-Akkord so in den, das ist ja schon relativ früh geschrieben, so 1856 angefangen, 61 glaube ich, uraufgeführt, wenn das sozusagen der Hochpunkt der Emotionen in der Oper war, muss das ja damit nicht zu Ende sein. Das kann ja jede Zeit sozusagen eigentlich die musikalischen Formulierungen finden von was ist eigentlich auch eine zeitgemäße Emotionalität. Das hat uns eigentlich schon interessiert. Das ist eine andere Frage als die man sich in einer Konzertmusik stellt. Und insofern haben wir ganz bewusst nicht den Weg gesucht, Musiktheater, wo quasi die medialen unterschiedlichen Aspekte zusammen kollagiert werden, sag ich mal so. Und da ist eigentlich wenig, also da wird eigentlich auch dieses emotionale Moment, das natürlich sehr gefährlich ist, natürlich auch ein bisschen weggeblendet. Und wir haben aber gesagt, nee, wir wollen uns da mal versuchen eigentlich, doch wieder dran zu wagen, was ist eigentlich eine zeitgemäße Emotionalität, die Musik transportiert, also heutige Musik transportieren kann, die man noch ertragen kann, wo man sich auch vielleicht wiederfindet, die einen vielleicht sogar auch rührt. Also das sind ja alles eigentlich No-Gos in der Diskussion der zeitgenössischen Musik. Also Gefühl und Rührung ist schon, wird eigentlich als schon längst passé betrachtet, aber eigentlich finden wir beide, dass das eigentlich in der Kunst immer wieder auch eine Rolle spielen kann. Ob uns das gelingt, wissen wir ja nicht, aber das werden wir dann am 5. April sehen. Was mir jetzt auch also ich kenne ja deine musikalische Arbeit, Michael, einigermaßen gut, was mir aufgefallen ist, dass jetzt zumindest für meinen vielleicht distanzierten Blick, da etwas Neues ja auch vorkommt, was vielleicht sonst zumindest so offenbar nicht so erscheint. Das ist ja so der Begriff des Narrativen, also das ist, oder es ist eine Projektion, ich habe die Oper ja jetzt noch nicht gesehen, aber das jetzt, aber gut, es wird in der Ankündigung von einer Geschichte erzählt, also was ein Narrativ, eine Erzählung und wie ist das jetzt so ein Blick von außen, der nicht zutrifft, oder wie würdest du das formulieren? Ja, ich glaube, für das Libretto ist ja eher Steffen zuständig, vielleicht sollte der dann mal was sagen. Ja gut, aber du hast die Musik zugeschrieben. Ja, ich kann nur allgemein sagen, also mich interessiert, das hört man ja vielleicht auch an den Klängen, mich interessiert schon der akustische Alltag und auch natürlich die Aufladung oder die künstlerische Formation eines akustischen Alltags. Und die Texte, die ich dann sozusagen in Konfrontation bringen möchte mit meiner Musik, das sind dann doch eher die Alltagssätze. Ich will da keine philosophischen oder hochtragischen Sätze hören. Kann ich einfach nicht mehr ertragen. und dann diese ganz alltäglichen, banalen Sätze, die jeder kennt, die man hört, die man aufschnappen kann, das in Relation zu meiner Musik zu stellen, das ist eigentlich das, was ich interessant finde. Hm. Ja, und auch, also wir haben schon über das Subjekt gesprochen, also wie das heute klingen kann, aber damit man das wahrnimmt, braucht man natürlich auch jemanden, der das darstellt auf der Bühne. Und von daher, finde ich, braucht man auch wiederum eine Geschichte, damit man was über dieses Subjekt erfährt. Damit man es einerseits sieht, Informationen darüber erhält und dann wiederum Gesang hört von diesem Subjekt. Also von daher haben wir uns eigentlich entschlossen, eben keine Collage zu machen oder irgendwas anderes oder einen Mythos zu bearbeiten, sondern eine Geschichte zu schreiben. Und zwar eine zeitgenössische, also auch eine ganz heutige, die spielt in Hamburg, die geht, die spielt sozusagen mit den Adressen in Hamburg, der Fahrradkurier fährt von da nach da, es gibt der Funker in der Zentrale, der sozusagen die Aufträge vermittelt, es gibt sozusagen der normale Arbeitsalltag des Fahrradkuriers und es gibt den Beziehungsalltag des Fahrradkuriers und was damit zusammenhängt. Also der ganze Themenbereich ist eigentlich ganz jetzig, würde ich mal so sagen. Mhm. Und eben, es hat auch viel mit unserem Leben zu tun. Also das fand ich auch wichtig, dass man was über was schreibt, wo man sich mit auskennt. Also der Fahrradkurier wohnt wie wir in St. Pauli und natürlich fährt er Fahrrad, fahren wir auch, aber nicht beruflich. Und das sind einfach so Sachen, die viel mit uns zu tun haben. Mhm. Es hat sogar mit dem Raum zu tun. Also hier war mal das Büro der Funkpiloten drin. So. Hallo Funkpiloten. Eine Kurierfirma. Jetzt sollte keine Schleichwerbung sein. Im Gegenteil. Noch viele andere. Viele andere. Gut, aber also ich kann auch von mir selber sagen, ich war mal Kurierware, allerdings nicht als Fahrradkurier, als PKW-Kurier durch die Gegend gefahren. Deshalb kenne ich die Räumlichkeiten aus dieser Zeit auch. Das war so vor ein bisschen mehr als 20 Jahren. Und seitdem hat sich das ja auch einigermaßen verändert. Also die Fahrradkurierfahrer sieht man weniger auf der Straße, die Autokurierfahrer fallen auch nicht mehr so auf, mir zumindest nicht mehr. Werden weniger, aber es gibt zum Beispiel jetzt die Lastenbikes, die auch erstaunlicherweise gerne fahren. Also wir haben natürlich recherchiert und ich dachte, das ist ja total uncool, da mit so einer großen Kiste vor dem Bein rumzufahren, aber die sind da relativ froh drüber, weil es halt neue Jobs bringt. Und ich meine so, dass sozusagen die gesellschaftliche oder soziale Situation oder sagen wir mal das Arbeitsverhältnis, wenn man davon reden kann bei einem Kurierfahrer, ist es fast so sozusagen prototypisch für auch eine gesellschaftliche Aktualität, also prekär der Begriff, den gibt es eigentlich, ja, hat zum Beispiel mit Kurierfahrern immer zu tun. Ich kann mich nur erinnern, damals war das, glaube ich, die finanzielle Situation so, also durch der Anschluss an die Funkzentrale kostete damals vor über 20 Jahren, glaube ich, 1300 Euro, D-Mark damals, und die musste man erstmal verdienen und das Verdienen, also für Autokuriere, Fahrradkuriere haben, glaube ich, die Hälfte davon bezahlt, die musste man erstmal verdienen und dann war erst überhaupt von Einnahmen was zu sehen. Und jetzt in Bezug auf Autokurier war es dann auch so, ach, was weiß ich, da kommt dann die Berufsgenossenschaft und so weiter. Ich will das gar nicht so ins Einzelne. Aber auf jeden Fall ist es praktisch auch so, ich weiß nicht, ich denke, das ist jetzt die Frage, ob das auch von euch so ein Aspekt war, der den Helden praktisch so auch ein bisschen, die Findung des Heldens ein bisschen gelenkt hat, dass das auch so eine bestimmte soziale Situation ist, in der steckt. So. Mhm. Ja, und auch also der Wandel dieses Berufs. Ne? Also in den 90ern war das ja wahnsinnig cool und jetzt sind für die Kuriere wahnsinnig viele Jobs weggebrochen und es gibt, du hast völlig recht, weniger Kuriere. Jetzt wieder ein bisschen, paar mehr über die Lastenbikes, weil da werden Autos mit ersetzt oder Autofahrten, was gut ist. Und es sind viele, finde ich, ältere Kuriere unterwegs, also die einfach nichts anderes machen wollen. Und diese Unbedingtheit fand ich auch interessant, dass man sich so einen Job aussucht und sagt, ich möchte einfach nichts anderes machen. Hm. Ja, ich meine, ich kann mich noch selber daran erinnern, was mich dazu bewogen hat, damals den Job zu machen. Ich dachte halt einfach so, ja gut, Taxifahren wollte ich nicht, weil ich jetzt nicht unbedingt mit irgendwelchen Leuten im Auto sitzen will, die mir auf den Wecker gehen. Das Problem hast du als Kurierfahrer nicht. Und auf der anderen Seite hast du natürlich einmal die Illusion, dass du eigentlich deinen Tag selber gestalten kannst. Du kannst also nachmittags um 2 anfangen, Kurier zu fahren, du kannst auch morgens um 8 schon anfangen und du kannst von 8 bis 8 fahren oder du kannst von 2 bis 4 fahren oder je nachdem. Gut, das hat dann alle seine anderen Aspekte auch noch. Vielleicht hören wir jetzt einfach nochmal Musik. Ich habe noch einen Daily Song hier mit vorbereitet von Michael Meyerhof. Da ist auch einer der Sänger, glaube ich, damit beteiligt, der bei der Kammeroper auch zu hören ist, Daniel Gloger. Und die weitere Instrumentierung ist Flügel und mitschwingende Systeme. Können wir jetzt gerade mal hören. Daily Song Nummer 2. Thank you. Gut, wir waren während das Stück lief ins Gespräch gekommen, wie das immer so ist, und haben zum Beispiel die Frage erörtert, wie die Geschichte oder wie, ja, wie die Geschichte, die Erzählung, die das, ja, wie die praktisch in Verbindung mit Musik dann in der Kammeroper Exit G auf die Bühne kommt, oder da bin ich jetzt gespannt. Ich weiß es nicht. Ja, wie die. Ach, vielleicht wollte ich noch. Ich wollte noch was sagen zum Thema kurz vorher. Und zwar, warum Fahrradkurier? Das hat. Diese Brechung in dieser Figur, die hat durchaus auch was, könnte man sagen, Tragisches. Nämlich insofern, dass einerseits geht es, das Selbstbild ist ja ein bisschen der Pirat der Stadt, der die durch die Stadt fährt, dann freie Arbeitszeiten sich setzen kann und dann die Verkehrsregeln nicht einhält, der alle Autofahrer ein Schnippchen schlägt, der Schnellste ist, der sozusagen einfach auf dem Feld Herr der Stadt ist. Und dieses Image dieser Freiheit und dieser Ungebundenheit, die ist ja total im Kontrast zu dem, dass er absolut unter einem kommerziellen Hochdruck steht. Also sozusagen, die müssen so und so viele Aufträge fahren, die müssen ganz schnell reagieren, wenn der Funkspruch kommt. Passt die Tour in meine Fahrt rein, weil nur eine extra Fahrt können sie nicht machen. Sie müssen immer sozusagen mindestens 4, 5 Wege oder Punkte in dem Weg, den sie fahren, abliefern, damit es überhaupt sinnvoll ist. Das heißt, eigentlich sind sie richtige im Ausführende des Highspeed-Kapitalismus, aber mit dem Selbstbild des Piraten. Finde ich eine interessante Konstruktion. Das ist also nicht, der ist nicht ungebrochen, sondern ist ein sehr gebrochener Held, sag ich mal so. Mhm. Und was sozusagen mich an dem Thema weiter interessiert hat, ist auch diese Mischung zwischen Stressfaktor, sich in der Stadt zu bewegen. Als Fahrradfahrer kennt man das, man ist ja ständig Gefahrenpotenzial ausgesetzt. Man hat ja ständig auch keine Zeit natürlich, man muss schnell sein. Und trotzdem das aber auch zu lieben, sich da sozusagen unfallfrei und schnell und mit hoher Aufmerksamkeit durch diese Stadt zu bewegen, finde ich einen Zustand, der auch ein Lebensgefühl abbildet, was ich selbst so spüre und was ich eben auch natürlich irgendwie in meiner Musik sowieso auch immer habe. Insofern ist die Wahl auch stark mit dieser Figur, die Steffen dann erfunden hat, oder mit dem Thema verbunden. Das hat mich dann also sofort auch inspiriert, die in meine musikalische Welt das einzubauen. Mhm. Was dann tragisch, was zur Oper, hatten wir ja gerade gesprochen, zur Oper gehört natürlich immer Tragik, eine tragische Konstruktion. Großes Problem heute nach dem, was uns alles sozusagen vorgesetzt wird. Was ist heute eigentlich noch ein tragischer Konflikt? Und also es muss keiner sterben, um eine Tragik zu erzeugen, schon gar kein Liebestod oder kein Tod aus unerfüllter Sehnsucht, wie Mimi, oder fast alle Frauenfiguren in der klassischen Oper sterben ja aus unerfüllter Liebe oder Ähnlichem. Und das war eine große Frage, ne? Wie schürzen wir einen tragischen Konflikt, der zeitgemäß ist und der dann wirklich mehr im Alltag verankert ist, in den kleinen, alltäglichen Situationen. Mhm. Genau, und auch also die Form Drehbuch. Das hattest du noch gar nicht erwähnt. Doch, Heiner hat es bei mir erwähnt. Ja. Also die habe ich auch gewählt, um quasi auch das Thema Geschwindigkeit in diesem Text unterzubringen, weil also man kann natürlich sonst Dialoge schreiben, man kann Beschreibungen schreiben, aber durch das Drehbuch hat man dazu noch technische Anweisungen wie Kameraschnitte, Perspektivwechsel, und auch immer die Verortung, wo spielt die Szene? Und allein durch den Schnitt ist es quasi schon eine lineare Geschichte, aber sie ist optisch, und wobei diese Optik hört man nur, das war vorhin so eine halbe Frage von dir, ob das projiziert wird. Also dieser Film mit der Handlung wird nicht projiziert, der wird nur gehört. Es gibt Projektionen, aber die haben damit eigentlich nichts zu tun. Und das heißt, ich höre diesen Text und höre dazu die Musik. Ich sehe singende Menschen, die aber keinen Text singen. Und das ist so unsere Vorstellung, dass das dann irgendwie zusammengeht. Also auch nicht irgendwie, das haben wir uns sehr gut überlegt und proben jetzt hart, dass sich das einstellt. Aber ob es wirklich funktioniert, das hoffen wir. Aber es ist schon ein Experiment. Mhm. Und Also gut, Opera Stabile ist jetzt nicht die allergrößte Bühne, aber ihr nutzt die Möglichkeiten, die da sind, und da gibt es schon einige. Also ändert ihr die Bestuhlung oder kann, das geht es überhaupt? Der Raum ist sehr flexibel, was schön ist. Also wir haben jetzt so einen Halbkreis fürs Publikum, und die Musiker sitzen zwischen den Leuten. Also das wird als Hörerlebnis wird das wahrscheinlich fantastisch werden. Und das ist also möglich da in dem Raum. Also der ist sehr funktional, das ist super und auch klingt gut. Genau, man braucht ihn nicht zu verstärken. Der ist schön klein, muss man sagen. Leider passen nicht so viele Leute rein. Aber für die Akustik, wenn man nicht verstärken will, ist es sehr gut. Und man ist sehr nah an den Klängen dran. Ein bisschen natürlich auch die Abbildung der Stadt. 360 Grad Sound. Und sagen, Guckkastenbühne, auf einer gewissen Weise ja, man guckt auf ein Zentrum, aber jeder Zuschauer hat auch alle Musiker sozusagen im Blick. Und natürlich ist das so auch gedacht, dass die Musiker sind Teil des Bühnenbilds quasi, die auch das Geschehen mitbestimmen, nicht nur akustisch, sondern auch visuell. Was machen die? Auch was haben die an? Oder wann macht wer was? Welche Aktion? In welchem Verhältnis steht das zu dem, was auf der Bühne steht? Also ein bisschen aufgelöster Bühnenraum, der in die Musikerverteilung rübergezogen wird. Das Bühnenbild ist also nicht nur vorne, sondern es ist im Grunde der ganze Raum. Genauso wie die akustische Beschallung quasi von allen Seiten kommt. Sehr inhomogen natürlich, wenn man dann nahe beim Schlagzeuger sitzt, wird man den Schlagzeuger natürlich mehr hören als ein anderer. Aber das ist ja vielleicht auch ganz gut. Dann können sich die Zuschauer nachher unterhalten, was hast du eigentlich bei der Klarinette gehört? Ich habe die gar nicht gehört, weil ich saß ja beim Schlagzeug. Was hat der? Ich habe es nur gesehen. Also in der Auflistung der Beteiligten sind ja einmal ist Daniel Kloger genannt als Countertenor. Dann, beziehungsweise er ist als er angegeben. Also er, Daniel Kloger. Countertenor sie, Frauke Aulbert, Sopran vom Decoder Ensemble Hamburg. Und dann gibt es noch einen Darsteller, Alex Friedland. Also da gibt es also bestimmte Rollen, die praktisch die drei haben, oder bestimmte Funktionen, oder wie können sich das vorstellen? Also es ist so, der Darsteller ist quasi der Erzähler, der erzählt diese Geschichte und ist aber szenisch eingebunden. Dann haben wir ein Paar, bestehend aus einem Mann und einer Frau. Das könnten die Figuren aus dem Film sein, müssen es aber nicht. Also es gibt da so kleine Andeutungen und wir versuchen es so ein bisschen wieder zu zerstreuen, weil auch von den Musikern gibt es ein Paar, das offensichtlich dann zusammengehören wird. Also das ist so eine Andeutung, dass da mit den Identitäten und den Zuweisungen ein bisschen gespielt wird. Eingangs hatte ich schon drüber gesprochen, dass es in etlichen Kompositionen von Michael Meyerhoff den Begriff mitschwingende Systeme gibt. Für Außenstehende, was kann man sich darunter vorstellen? Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Meine Hauptarbeitsrichtung geht eigentlich dahin, dass ich die reinen Töne der klassischen Instrumente benutze quasi als Trigger, um andere Schwingungsprozesse loszutreten. Und was dann losgetreten wird, ganz einfach. Die Sänger singen alle präpariert. Das ist wahrscheinlich die erste Oper, würde ich mal sagen, die mit präparierten Stimmen hantiert. Die Sänger singen also in einen kleinen Resonanzraum, verschiedene Arten von Plastikbechern. Der Boden ist als Membran zum Teil bearbeitet, abgeschliffen, gestimmt. Und daran halten sie verschiedene Modulatoren. Und das nenne ich ein schwingendes System. Das heißt, ich habe einen Resonanzkörper und ich habe eine Membran, die jetzt anfängt zu schwingen, wenn der Sänger reinsingt. Und hinten an der Membran wird mit einem Modulator quasi die Schwingungsprozesse dieser Membran beeinflusst. Schwingendes System ist ein physikalischer Begriff, der sehr weit auslegbar ist. Ich habe auch Motoren quasi eingesetzt als schwingende Systeme. Es geht aber eigentlich immer in dieser Zusammensetzung zwischen Resonanzraum, zweiten Resonanzraum und Anreger, der wieder selbst angeregt wird oder Anreger ist. Und genau in dieser Spannung zwischen Anreger sein und Schwingungsprozesse stören, überhaupt geht es sehr, sehr viel um Störung bei meinen Klängen, dass die, also quasi die reinen Töne für mich im besten Sinne Distortion erzeugen. Also was vorne geht der reine Klang rein, hinten kommt die Distortion raus, was für mich eigentlich so ein bisschen die, ja, so ein bisschen Abbild auch unserer subjektiven Befindlichkeit abbildet. Also das ist überhaupt nicht provokativ gemeint, wenn die Sänger dann so verzerrt sind, sondern das ist eigentlich die Lust an der Verzerrung. Gut, provoziert kann trotzdem jemand sein. Das, ja, das wird freigestellt. Aber es ist jedenfalls nicht so gemeint, sondern das ist durchaus genau da reinzugehen, in diese Schnittstelle zwischen natürlich nervt es auf eine Weise, aber sozusagen da den Punkt zu suchen, wo es auch toll ist und es wieder umkippen lassen und zwischen anstrengend und dann diese andere Art von Wohlklang, der aber genau in diese Distortion besteht, zu erzeugen. Und ziehen sich die mitschwingenden Systeme auch in das Ensemble rein? Oder ist das praktisch, also weil wir da bei den Angaben jetzt praktisch so die puren Instrumente stehen, Klavier, Klarinette, Schlagzeug, Elektronik, Gitarre, Cello, die spielen auch mitschwingend? Ja, also die sind alle stark präpariert und alle benutzen auch verschiedene Arten von Motoren als eben Anreger. Das heißt, wir haben eigentlich ein klassisches Instrumentalensemble, was aber dann durch diese schwingenden Systeme oder neuen Anreger auch doch sehr, sehr anders klingt, als man es vielleicht so gewohnt ist. Ihr arbeitet jetzt gar nicht mit Projektionen oder Video, oder habe ich das falsch verstanden? Doch, es gibt eine Projektion. Ja? Aber gut, das sollten wir jetzt vielleicht nicht groß verraten. Aber sie gehört zum Bühnenbild eher. Okay. Sie hat nicht unbedingt was mit der Geschichte zu tun. Und auf jeden Fall nicht bewegte Bilder. Es werden keine produzierten Filme oder irgendwie bewegte Bilder im Sinne von Filmmaterial oder dieser traditionelle Video. Aspekt wird da nicht ausgearbeitet. Ich hätte jetzt, vielleicht können wir jetzt schon ein bisschen einsteigen, oder vielleicht bevor wir da einsteigen, nochmal, wenn das für dich okay ist, Windkanal Nummer 5. Ein ganz altes Stück von dir. Oder ist es zu weit weg für dich? Nö, es sind 90er. Ja, Anfang 90er. Ja. Das ist wahrscheinlich eines meiner ersten Stücke für Stimme überhaupt, Heiner. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Norma Enz, Sopran, und Darlene Backe, Klavier, glaube ich, Bake. Genau. Klavier, okay. Gehen wir mal rein. Ja, das war Windkanal Nummer 5 von 1995 für Sopran und Perkussion. Eine Komposition von Michael Meyerhof. Und Michael Meyerhof und Steffen Pohl sind heute im Studio und wir sprechen über Exit G, die Kammeroper Exit G, die demnächst Uraufführung hat oder Premiere. Mir ist jetzt gerade der Unterschied zwischen Premiere und Uraufführung gar nicht so bekannt, aber auf jeden Fall ist es demnächst in gut zwei Wochen, ein bisschen mehr als zwei Wochen, am 5. April 2015 in der Opera Stabile. Dann gibt es weitere Aufführungen am 6.4. und dann ist erstmal eine Pause und es wird dann wieder aufgeführt im Mai, 15., 16. und 17. Mai 2015, jeweils um 20 Uhr in der Opera Stabile. Die Opera Stabile war ja auch praktisch sozusagen Gegenstand einer Diskussion, einer Auseinandersetzung vor einigen Jahren. Wie kam eure Wahl jetzt zur Opera Stabile sozusagen? Ist es angemessen?